Book 2 97 97 97 Kata sambung 4 Konjunktionen 4 Konjunktionen 4 Dia tertidur walaupun televisinya masih menyala. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Dia masih di sana, walaupun sudah larut malam. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Dia tidak datang, walaupun kami sudah membuat janji. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. Televisinya menyala. Walaupun demikian, dia tertidur. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen. Saat itu sudah larut malam. Walaupun demikian, dia masih tinggal di sana. Es war schon spät, trotzdem ist er noch geblieben. Es war schon spät, trotzdem ist er noch geblieben. Kami sudah membuat janji. Walaupun demikian, dia tidak datang. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen. Meskipun dia tidak memiliki SIM, dia mengendarai mobil. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto. Meskipun jalannya licin, dia mengendarai mobil dengan kencang. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Meskipun dia mabuk, dia naik sepeda. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Dia tidak punya SIM. Namun dia mengendarai mobil. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto. Jalannya licin. Namun dia mengendarai dengan sangat kencang. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell. Dia mabuk. Namun dia tetap naik sepeda. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Dia tidak menemukan pekerjaan, meskipun dia telah tamat kuliah. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Dia tidak segera pergi ke dokter, meskipun dia merasa sakit. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Dia membeli mobil, meskipun dia tidak memiliki uang. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Dia telah tamat kuliah. Walaupun demikian, dia tidak menemukan pekerjaan. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. Dia merasa sakit. Walaupun demikian, dia tidak pergi ke dokter. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Dia tidak memiliki uang. Walaupun demikian, dia membeli mobil. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.